Die britische Songkun-Politik-Studiengesellschaft stellte jüngst ins Internet das unvergängliche klassische Werk von Genossen Kim Il-sung zur Gründung der anti-japanischen Partei Sanin Volksarmee und das von Genossen Kim Jong-il zur konsequenten Herstellung des Führungssystems der Partei. Aus Anlass des 7. Parteitages der PDAK gab der Verlag der Arbeitpartei Mexikos in letzter Zeit das unvergängliche klassische Werk des Genossen Kim Jong-il, die Partei der Arbeit Koreas, die Partei des großen Führers Genossen Kim Il-sung in Broschüre heraus.